Fragment 004. Schmerzen über Schmerzen. Jeden Tag kommen sie wieder, überfallen mich. Schneiden mir ins Fleisch, bis ich nicht mehr schreien kann. Ich verstumme. Tränen laufen mir über das Gesicht. Wische sie wieder weg. Sie kommen wieder. Immer wieder. Unaufhörlich die Ärzte verschreiben mir Tabletten. In ihrer Hilflosigkeit wissen sie nichts weiter, mit mir anzufangen. Ich halte mich an ihren gut gemeinten Rat. Auch wenn es sinnlos ist. So sinnlos. Wenn ich mich abends zu Bett lege, sind sie ständige Begleiter. Schwimmen mit in meinen Träumen. Verwirren diese. Solange ich Schmerzen habe, weiß ich immer noch, dass ich am Leben bin. Wer weiß das heutzutage schon? Du? Sicher? Ganz sicher? Schaue in den Spiegel und fühle die Schmerzen. Wenn sie nicht erscheinen, um dich zu halten, festzuhalten, erkennst du, dass du gestorben bist.